Vierter Dialog. Anmerkung Fleischhauer. Der Zusammenhang der Protokolle mit den Gesprächen, Seite 40 bis 42, wird hier ein ganz loser, indem der Verfasser der Protokolle seine Ansichten in anderer Richtung entwickelt. Doch besteht ein Zusammenhang insofern, als beide Schriften vom Adel, von der Bedeutung der Arbeit und der Ungleichheit der Menschen und ihrer Fähigkeiten handelt. Diese Feststellung genügt, um darzutun, dass der Verfasser der Protokolle das Buch Jolys Seite für Seite benutzte. Um jedoch den fortlaufenden Text der Dialoge nicht zu unterbrechen, seien die wesentlichen Sätze daraus angeführt. Weiter im Text. Seite 40, Montesquieu. Mit welcher Verachtung denkt doch Machiavell über das Menschengeschlecht und über den Tiefstand der modernen Völker? Allmächtiger Gott, ich will nicht glauben, dass du sie so niedrig erschaffen hast. Machiavell, mag er sagen, was er will, verkennt die Grundlagen und die Bedingungen der heutigen Zivilisation. Die Arbeit ist heute das oberste allgemeine Gesetz, wie sie das göttliche Gesetz ist. Und weit entfernt, dass sie ein Zeichen der Abhängigkeit der Menschen untereinander sei, ist sie vielmehr das Band ihrer gesellschaftlichen Vereinigung, der Mittler ihrer Gleichheit. Die politischen Rechte sind keineswegs nur Trugbilde für das Volk in denjenigen Staaten, in denen das Gesetz der Adelsvorrechte nicht anerkannt und alle Berufe der individuellen Betätigung offenstehen.